Furcht und Elend des Dritten Reiches. Szenen von Bertolt Brecht. Es sprachen Ortrud Bechler, Mila Kopp, Ute Marien, Traute Rose, Karin Schlemmer, Elisabeth Schwarz, Eva-Maria Strien, Balduin Baas, Dirk Dautzenberg, Hans-Helmut Dicko, Detlef Eckstein, Dieter Eppler, Gerd Grafen, Werner Hessenland, Hans Hessling, Reinhard Koldehoff, Thilo Kreuzer, Volker Kunschner, Peter Lehmbrock, Robert Michal, Karl Renard, Peter Roggisch, Heiner Schmidt, Thomas Strux und Walter Thurau. Ton und Schnitt Walter Jost und Heide Wallbert. Funkeinrichtung und Regie Peter Schulze-Rohr.